Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 585 an Schiller, Weimar, den 18. März 1799. Zu dem vollendeten Werke wünsche ich von Herzen Glück. Es hat mir ganz besonders genug getan, ob ich es gleich an einem bösen zerstreuten Morgen nur gleichsam obenhin gekostet habe. Für den theatralischen Effekt ist es hinreichend ausgestattet. Die neuen Motive, die ich noch nicht kannte, sind sehr schön und zweckmäßig. Können Sie künftig den Piccolominis etwas von der Masse abnehmen, so sind beide Stücke ein unschätzbares Geschenk für die deutsche Bühne und man muss sie durch lange Jahre aufführen. Freilich hat das letzte Stück den großen Vorzug, dass alles aufhört, politisch zu sein und bloß menschlich wird. Ja, das Historische selbst ist nur ein leichter Schleier, wodurch das rein Menschliche durchblickt. Die Wirkung aufs Gemüt wird nicht gehindert noch gestört. Mit dem Monolog der Prinzessin würde ich auf alle Fälle den Akt schließen. Wie sie fortkommt, bleibt immer der Fantasie überlassen. Vielleicht wäre es in der Folge gut, wenn der Stallmeister schon im ersten Stücke eingeführt würde. Der Schluss des Ganzen durch die Adresse des Briefs erschreckt eigentlich, besonders in der weichen Stimmung, in der man sich befindet. Der Fall ist auch wohl einzig, dass man, nachdem alles, was Furcht und Mitleiden zu erregen fähig ist, erschöpft war, mit Schrecken schließen konnte. Ich sage nichts weiter und freue mich nur auf den Zusammengenuss dieses Werks. Donnerstag hoffe ich noch abzugehen, Mittwochabend erfahren Sie die Gewissheit, wir wollen alsdann das Stück zusammenlesen und ich will mich in gehöriger Fassung daran erfreuen. Leben Sie recht wohl, ruhen Sie nun aus und lassen Sie uns auf die Feiertage beiderseits ein neues Leben beginnen. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und gedenken mein. Über die den Musen abgetrotzte Arbeit will ich noch nicht triumphieren. Es ist noch die große Frage, ob sie etwas taugt. Auf alle Fälle mag sie als Vorbereitung gelten. Geh!